Super Song. Orgel. Alone. Alone von Siamese Twins. Ja, willkommen zur Hornstrecke 27. Ich wäre nächste Woche 27. Wirst du? Club 27. Stimmt. Aber ich habe keine Freundin, die mich totschießen kann und ich habe auch kein Heroinproblem. Das kann man auch noch kriegen in einer Woche, oder? Heroin-Schick. Beides gleichzeitig. Ja. Hemden mit V-Schnitt habe ich nicht. Wirklich nicht. Oh, das sehe ich jetzt immer. Und ich habe ja eh schon ein Problem, wenn ich meine Brusthaare sehe. Und die wachsen immer höher, weil man ja immer älter wird. Und dann, ich habe ja eh nur so T-Shirts, die einen engen Kragen haben. Und wenn man dann diese Jugendlichen sieht, die sich mühevoll die Brust rasieren. Furchtbar. Kurt aus Köln sagt, dass das alles lächerlich ist. Und dass, wenn man so ein V-Hemden-Ausschnitt-T-Shirt hat, dann muss man auch Heroin nehmen. Sonst ist es lächerlich. Hat aber recht. So. Was war das jetzt, Alexander? Eine Musik, habt ihr doch gehört? Also, wie nennt man das? Shoegaze, würde ich jetzt einfach mal wild Beachy raten. Shoegaze, ja. Beachy California Depressed Girls. Anscheinend sind es Zwillinge. Wahrscheinlich. Siamesische sogar. Die eine sitzt am Schlagzeug, während die andere am Rücken angebunden die Gitarre zupft. Jetzt müssen die nach unten gucken. Ja. Durch ihre Deformation. Spagat. Nee, ich weiß es nicht. Klingt gut. Heute ist Musik. Ja, Sarah ist unser Host. Du bist Host und Gast. Bist beides. Und die, wie heißt das? Backup. Backup. Wenn wir Fragen haben, dann tut Sarah Internet anmachen und beantwortet die Fragen. Shoegazing. Was ist Shoegaze? Na, man guckt auf die Schuhe und... Da kommt's ja, genau. Ja. Was sagt Wikipedia? Oder vielleicht gibt's ja andere Seiten. Was für ein Genre? Unter der Bezeichnung Shoegazing werden Spielarten der Rockmusik zusammengefasst, die sich Mitte der 1980er Jahre in Großbritannien entwickelten und sich in den 1990er Jahren international etablieren konnten. Shoegazing gilt dabei als einer der wesentlichen Vorläufer und Einflussfaktoren der späteren Britpop- und Art- bzw. Postrock-Welle. Postrock, also Postrock. Und Britpop und Artrock. Ja, also alles Geile, was man haben will. Also alles. Alles. Alles. Shoegazing ist sehr schwelgerische Musik. Schwelgerisch. Ich kenne es auch als traurig eigentlich und nachdenklich. Ist zumeist durch dichte, aber melodisch extrem mehrstimmige Gitarrenwände gekennzeichnet. Geil, okay. Die mit Hilfe elektronischer Effektgeräte und Synthesizer erzeugt werden. Okay. So viel zum technischen Hubub. Beispielsweise The Doors, Velvet Underground, Joy Division. The Doors gelten als Shoegaze. The Cure. Sonic Youth. Die sind auch hardcore. Ich finde, Shoegaze redet man aber erst seit 2-3 Jahren. Also für mich hier steht 80er, Freundchen. Okay. Für mich ist Shoegaze das. Es sind das die Bands, die jetzt eher versuchen, so wie 80er zu klingen. Aber die 80er Jahre Bands eben ja nicht so. Pionierbands, My Bloody Valentine. Was war denn das? My Bloody Valentine? Eine Metalcore-Band? Das ist doch so eine 90er Emo. Ich hätte das jetzt auch als Metalcore. My Chemical Romance war so Emo. Das daran habe ich gedacht. My Bloody Valentine ist eine Metalcore-Band. Naja, aber My Chemical Romance hatten, glaube ich, ein Lied, was Bloody Valentine heißt. Ja, das kann sein. Deshalb die waren aber teilweise ganz gut. Da kommt hier eins zum anderen. Mich damit zu outen. Ey, naja, gut. Gut, egal. Wir haben 3000 Songs. Wir müssen alle gespielt sein. Du machst jetzt einen Blog, sage ich. Bestimme ich jetzt einfach. Ja, okay. Mit deiner Neuentdeckung? Nee, warte, ich habe mir überlegt, wir machen so ein Special zu Katorga Works. Dieses Label aus Brooklyn, New York. Aber vorher. Die hatten da die Jungs, oder teilweise also die Jungs und Mädchen, die hatten dann früher einen Blog, den ich hart frequentiert hatte. I Could Die Tomorrow heißt der. Ja, genau. Aber der ist relativ ruhig geworden, dann laufen wir ja, jetzt nur noch ja. Die. Ich habe Interviews gelesen bei Maximum Rock'n'Roll. Die wurden ja alle offline geschaltet, die ganzen wurden die? Kataloge. Naja, sobald du irgendwie ein Ding am Tag hochgeladen hast, haben die das als. Hat halt Mediafire gesagt, nee, das ist ja illegale Scheiß, so viel lädt keiner hoch. Und ja, 3000 Songs. Ja, aber bei Cut and Paste Blog, wo ich jetzt auch immer dazu bin, der hat echt. Der tut macht der auch bei Mediafire? Ach, das ist jetzt eine gute Frage. Oder der hat so. 20 Millionen Mediafire-Accounts. Das kann auch sein. Ach so, nee, das weiß ich nicht. Das ist interessant. Okay. Ich dachte aber eher, dass die I Could Die Tomorrow einfach ruhiger geworden sind, weil die gedacht haben, okay, wir machen jetzt ein Label und posten halt einfach nur unser Zeug. Oder, wie gesagt, ich habe es heute gelesen, Sachen von befreundeten Labels. Toxic State und, was habe ich noch gelesen? Noch ein anderes Label. Was heißt die gleiche Mucke macht? Alles so Neo-Hardcore-Kram. Aber Boston und viel aus Texas und halt New York City, Brooklyn Hardcore, weil angeblich wäre der sehr, sehr gut, der Hardcore aus Brooklyn, weil jeweils mindestens zwei Leute in der Band Kunst studieren und halt auch das Ästhetische hochgehalten wird, was ich halt echt gut finde, was mir auch mal auffällt. Das ist ja nicht einfach nur Punk, sondern das ist auch immer so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Auch Jutebeutel. Nein, das nicht, aber irgendwie kriegen die es hin, dass es geil aussieht. Aber wie gesagt, bevor das kommt, obwohl es wird schwierig, das wird sich alles verbinden. Ich hätte jetzt nämlich Clue gespielt, aber Clue ist zum Beispiel auf Katorga Works. Na, dann machen wir das, oder wie? Oder was? Na, oder wir machen es erstmal andersrum. Wir spielen mal die Bands, die ich ausgesucht habe, die nicht auf Katorga sind. Du hast jetzt ewig über Katorga erzählt. Und Katorga? Achso, dann machen wir doch Katorga, aber ich, am Ende ist es auch Wurst. Nee, doch, ich glaube, also, wir fangen an mit Clue, die haben eine neue 7-Inch auf Katorga Works, die heißt Enemy. In dem Interview wird auch gesagt, dass niemand Katorga Works richtig aussprechen kann. Ich wahrscheinlich auch nicht. Übrigens heißt Katorga, das ist eine. Das kannst du auch mal bei Wikipedia nachgucken, bitte. Wie schreibt man das? K-A-T-O-R-G-A. Warte mal, ich suche das. K-A-T. Katorga. Katorga, ja, zusammen. Ja. Was Katorga, wir noch? Wikipedia sagt. Eine schlimme Bestrafungsform in der Sowjetunion gewesen. Echt? Die Katorga war nach der Todesstrafe die schwerste Strafe im russischen Zarenreich, bei welcher der Sträfling verbrannt wurde und Zwangsarbeit zu leisten hatte. Wieso? Was? Erst verbrannt? Ach, verbannt. Ich habe auch erst verbrannt gelesen. Ich auch, der war auch krank. Der wurde erst verbrannt und dann Zwangsarbeit. Meist erfolgte eine Verschickung in die östlichen Gebiete des Russischen Reiches, wie völlig etwa nach Sibirien und ab den 1870er Jahren auch nach Sachalin. Ebenfalls verloren die Häftlinge sämtliche Bürgerrechte und durften auch nach Ablauf der Strafzeit nicht ins europäische Russland zurückkehren, sondern mussten den Rest ihres Lebens in der Verbannung verbringen. Die Baltische Historische Kommission beschreibt die Katorga des russischen Strafgesetzbuches von 1985 wie folgt. Ich lese es nicht vor. Vielen Dank an die. Aber die haben auch gesagt, das eine, der das macht, der hat gemeint, na, die stehen halt so ein bisschen auf sowjetische Geschichte oder russische Geschichte. So, Das kriegen die ja auch nicht beigebracht. Nicht, weil es geil ist, sondern weil es halt interessant ist. Mir geht es ja eh nicht so. So gut, dann also Clue zuerst, Enemy, geiler Song finde ich. Dann vielleicht im Anschluss gleich, was ist denn noch von Katorga? Plotter, glaube ich, ist. Oder wir machen mal, Goosebumps bitte mit Best Friends. Enemy und Best Friend hintereinander. Genau. Okay, und weil, ich hab, sollen wir alle spielen jetzt gleich von Katorga? Oder nee, nochmal machen spielen? Zwei oder drei. Erstmal die zwei. Die zwei, Feuer okay. Frei. Clue mit Enemy und Goosebumps mit Best Friend. Passt ja. Hallo, am Ende war da noch Plotter, auch eine Band von Katorga Works. Mit No Country for Old Kids. Das ist auch so eine relativ aktuelle 7-Inch. Was sind alte Kinder? 27-Jährige, oder? Wahrscheinlich sind die so 27 und denken, wir machen jetzt mal Punk und haben das gleiche Gefühl wie ich, dass man jetzt alt ist, weil es totaler Bullshit ist. Und wenn man 35 ist, sagt man ja auch, dass man immer noch ein altes Kind ist. Eben. Ja, Katorga Works. Ich fand das auch immer gut, dass die halt, die haben sich halt zwar dieses Label gemacht und dann aber halt auch wirklich ihre Sachen immer auch für lau eingestellt. Also das kannst du auch auf die nicht Discogs-Seite, sondern auf die Big Cartel, glaube ich. Ja. Und da kannst du, so habe ich das jetzt halt gemacht, da kannst du dir jede Platte kaufen oder aber, also jedes, ich glaube, ganz viel von denen einfach kostenlos downloaden. Ja. Nee, das war damals, also heutzutage ist das ja Standard, aber damals war das relativ, wenn man weit in die Zukunft denken kann, sich an die neuen Gegebenheiten vorausschauen, das ist das Wort. Vorausschauend, wie bei der Fahrschule. Genau. Machst du jetzt Fahrschule? Ich bin schon lange fertig. Das ist das Elend der Dorfjugend, die muss so bald wie möglich Fahrschule machen. Witzigerweise heißt, was ist denn das jetzt hier? Ja, Thomas muss noch ein bisschen recherchieren, was er denn hier alles von dem Label spielen möchte. Und dabei haben wir festgestellt, dass ich auch eine Band davon, also von dem Label, vorstellen wollte. Und die heißt Warthog mit dem schönen Lied Exterminate Me. Und danach wollte ich noch mehr spielen. Total Life Wreck. Nee, Life Wreck heißt die Band und Total Failure. Einzelcut. Ach hier, Obliteration. Paul is paralyzed. So, wieder Feedback. Geile Scheiße. Das war jetzt relativ lang. Also ich habe das Obliteration-Lied gar nicht so lange in Erinnerung gehabt. Warum macht man Hardcore-Lieder, die 2 Minuten 30 gehen? Ich weiß es nicht, Alex. Das ist dumm. Aber wenigstens war es gut. Es gibt ja auch schlechte Sachen, die lang gehen. Es gibt auch schlechte Sachen, die kurz gehen. Bei Liferack hat euch bestimmt das Intro ein bisschen verwirrt, aber das ist wirklich so da dran. Ich fand's okay. Ich hätte mich sogar gefreut, wenn es direkt so weitergegangen wäre. Ja. Naja, ich höre jetzt weniger Neues. Weiß nicht, ich habe irgendwie nicht die Zeit, aber das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Da wäre immer noch ein bisschen Zeit. Mit. Ja. Ja gut, der Thomas hat sich wieder sortiert, die Hose ist wieder an. Und ja, noch mehr von Katoga Box, aber das brauchst du noch erstmal schon. Also nochmal 3 Songs von dem Label. Und ich glaube, dann haben wir das eigentlich alles. Wollen wir jetzt noch viele. Also die erste Band heißt jetzt irgendwie Shit und die haben aber so. So Toronto sind die? So Punkte zwischen den Buchstaben. Das ist ja dann immer so ein. Es gab einen Film, da hieß auch Shit die Highschool irgendwie. Ja. Das war auch mega witzig wahrscheinlich. Ja. Aber das ist der Shit einfach. Ich kann mich nur düster erinnern, die hatten so eine Demokassette mit so einem, glaube ich, so einem Embryo oder so einem Röntgenbild oder sowas drauf. Ja. Absolut. Das war irgendwie gut, in meiner düsteren Erinnerung ist das so drin, aber das, dann habe ich. Genau, also Shit an sich, also mein nicht so ein schöner Name, finde ich. Mit den Punkten macht es auch nicht besser, aber ja. Ist halt Punk, scheiße Punk, man geht aufs Klo. Und dann gibt es Institute, das ist so ein bisschen Kunstkram, finde ich jedenfalls. Das so wirkt, auch die Videos wirken echt sehr. Institute? Auf Spanisch heißt Instituto Gymnasium, vielleicht hat das damit was zu tun. Das hat wohl damit zu tun, weil ich kenne die gerade aus Schule. Und dann danach kommt Ivy und mit dem Song Art Show. Übrigens weiß ich bei Institute nicht, wieso der Giddy Boys heißt. Weißt du, was Giddy ist? Nee. Soll ich nachgucken? Ja, Sarah guckt nach, was Giddy heißt. Die Giddy Boys werden. G-I-D-D-Y. Ich denke, es ist ein Kunstwort. Also Archfo ist ja hier der Erzfeind. Ja. Passt zu dem Enemy-Lied von vorhin. Absolut. Schwindlig. Und Schwindlig, Boys. Schwummerig. Taumelig. Die taumeligen Jungs. Na da. Vielleicht von Liebe. Von Liebe ertaumelt. Lange Feuer frei hier mit Scheiße. Die Razor 2 übrigens. Oberflächlich. Leichtfertig. Ach, die oberflächlichen Jungs heißt das. Trunken vor etwas. Zum Beispiel. Trunkenbolde. Liebe oder Eindruck. Oder trunken von Alkohol. Ach du Jemi. Giddy with something. Na gut, wenn es sein muss. Ab dafür. Hallo. Hallo. Wir haben gerade gemerkt, dass wir in Leipzig was verpassen. Wie immer. Ja, da hast du ja, Institut war ein relativ langes, da muss man sich mal mehr anhören. Schmieriges Musikstück. Muss man sich mal mehr davon ändern. Aber ich gefällt, mich finde es eigentlich ganz okay so. Ich habe ja jetzt nur reingehört. Man muss sich das mal komplett anhören, auch die anderen Sachen. Die haben auch auf YouTube, genauso wie Clue, haben die so eine live im Austin, Texas Radiosender, wo die da so spielen, das sieht total furchtbar aus und so. Sieht komisch aus, wenn man sich anguckt bei YouTube. Irgendwie die Leute oder was? Naja, die spielen. Es ist so leer, die stehen da so rum vor so einer komischen Kulisse und alle gucken da so komisch und wackeln so den Kopf. So wie in dieser Simpsons-Folge vom Hullabalooza, wo Smashing Pumpkins spielen und dann alle so ganz langsam mit dem Kopf nicken. Falls jetzt jemand gerade vom Auge hat, so genau sieht das aus. Okay. Gut, nächster Blog. Jetzt. Ja, kann ich ja sagen, ich wurde kontaktiert. Von Mats von Spastik Fantastic Records. Und er hat gefragt, ob wir Sachen spielen und uns damit zu bombardiert. Und dann haben wir uns jetzt hier zwei Sachen einfach mal ausgesucht, die. Nachdem wir uns den fälligen Betrag überwiesen hat, haben wir gesagt, okay. Stimmt. Da machen wir alles. Und deswegen kommt jetzt von The Jim Dabrowski Experience. Übrigens eine sehr, sehr gute Band, die ich schon lange vorher spielen wollte. Mit denen hat Chevin mal im Proberaum in Dresden gespielt. Ah. Sehr, sehr gut. Ja, wo sind die her? Köln oder das sowas? Das sind die Deutschen The Irks. Ach so. Dortmund, glaube ich. Dortmund. Ja, irgendwo da in der Gegend. Und die haben hier irgendwie, das ist irgendwie von einer Split mit Alien TV. Die kenne ich halt nicht. Das weiß ich nicht. Ja, war auch nicht so meins. Dieses Cover, verstehst du das? Ist das rassistisch? Donkey Fight hier? Es sind zwei Eser zu sehen, die sich im Weltall prügeln und dazu eine Explosion mit einer Kutscherin. Ja, und ich weiß nicht, ob dieser Junge, der hinten auf dem einen Esel drauf sitzt, gerade runterfällt oder da wirklich dort hinten dranhängt oder. Hat er eine. Der hat irgendwie eine Lanze. Auf dem Kopf hat er nochmal das gleiche Schauspiel, oder? Ist das bescheuert? Das ist wie bei der Scheibenwelt, glaube ich. Das ist zu Spastik Fantastik, muss ich sagen, das ist. Also ich habe in den frühen 2000ern habe ich Trash-Hardcore im weitesten Sinne geliebt. 2003 bis 2003. Und ich habe erst so gedacht, das ist so ein deutsches Label, was das so ein bisschen aufnimmt. Ja, stimmt. Und habe mich gefreut und dann hatten wir, warst du da in der Chemiefabrik, haben nochmal zwei Bands, so typische, wie hießen die? Diese Neil Baxter und aus dem Umfeld so, haben da zwei Bands gespielt. Ja, der eine von Jim Dabrowski, der Markus, der spielt ja auch bei Napoleon Dynamite mit. Die extrem beschissen waren an dem Abend, aber Neil Baxter war gut. Ja? Meine Meinung. Die haben auch Rampuchs. Ja, aber ich weiß nicht. Die haben trotzdem so ihren Alkoholkonsum und ihr Gekiffe abgefeiert und das hat mich hochgradig abgeschreckt. Aus bekannten Gründen. Und ja, ich weiß nicht, da war. Nee, also nicht erst da war mein Weltbild erschüttert, aber habe ich so gedacht, ach, schade. Schade, habe ich einfach gedacht, oder? Das reicht eigentlich. Naja, aber deutscher Thrashcore war natürlich noch nie drogenfrei. Das ist es ja, warum nicht? Obwohl, Surf-Nazis waren, glaube ich, schon. Ja, siehst du. Also, eine der wenigen Ausnahmen, deswegen kennt man sie heute noch. Ja, aber stimmt, Spastik war dann so ein bisschen so. Der fand das auch geil mit dem Thrash, aber hat auch gemerkt, es ist eigentlich vorbei, aber macht es trotzdem. Nee, der Aspekt ist gut, aber das Kiffen ist scheiße. Ach so, das Kiffen. Ja, und Neil Baxter haben auch ganz schön gut gekifft. Deswegen, ja. Aber die, ja, da hast du recht. Aber die haben es in den Texten aufgefallen. Ja, in den Texten, aber halt im dem Auftritt halt. Da sind dann aber so Bands wie hier, was wir gespielt haben zum Beispiel, glaube ich, nicht besser, ne? Diese ganzen Ami-Hier-Bands, die jetzt in der. Die habe ich alle, die habe ich alle noch nie live gesehen, die können sonst wie beschissen. Ja, aber die haben auch so, genauso wie das, was du mal gespielt hast, diese, wie hießen denn, Kulo? Sind die eklig? Naja, die sind halt auch so, wir besaufen und sind total breit. Ja, das stimmt so schon. Wasted Use Kram. Ich mein, ja, ich hab's halt, da habe ich halt leider noch nicht das abschreckende Beispiel in echt gesehen. Ne? Das ist halt immer, man gibt denen da wahrscheinlich zu viel Credit, den Amis. Die sind halt eh cooler, die dürfen immer alles. Ich bin noch nicht frei von Fehlern, das will ich ja nicht sagen. Weißt du, was aber die machen Vorkriegsjugend einfach nur auf Englisch naja. Und auf mit ernsthaft. Nicht, was halt die Deutschen jetzt mal machen, die kriegen es ja nicht hin ohne Ironie und so witzig. Wenn man versucht, ein bisschen ernsthaft zu sein, dann würde das genauso geil buchen. Aber es macht halt keiner. Ja. Und deshalb muss man immer noch New York City gucken und schauen, was da so geht. Hauptsache Strategy. Hauptsache so. Strategy. Ja, okay, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, also der hat uns gebeten, muss ich zu. Also das war auch schon vor 3 Monaten, deswegen. Sorry. Ja, tut uns leid. Ich habe das auch angekündigt, dass wir da echt ein bisschen langsam sind manchmal. Und deswegen kommen hier die Neuerscheinungen vom Monat Juni. Einmal The Tim Tablowski Experience mit dem Lied Hood Dumpin' in Klammern Raccoon. Waschbär, oder? Das ist ein Waschbär, ja. Und danach TVI mit dem Lied Real Sick. Das ist echt krank, Alter. Also zu dem TVI-Album ist mir auch noch eingefallen, dass die da 28 oder 29 Lieder drauf haben, was auch echt lang ist. Also ich kann mir das anhören, aber nicht für so lange, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so eine Compilation aus den ersten 3 Singles oder was, ich keine Ahnung. Das kann sein. Mir ist auch zu viel. An dem fühlt sich ganz gut. Ist okay. So viel dazu. Kauft es. Ja genau, kauft das jetzt. Ja, der Mazda braucht Geld, weil der muss noch echt? Die Split von Chevin René Fonda, Trigger und Oh, habe ich jetzt seinen zukünftigen Labelboss gedisst ja, oder was? Oh, fuck. Ich habe leider die 4. Band vergessen, tut mir leid. Jedenfalls will er das Split rausbringen, hat aber auch kein Geld dafür. Achso. Also ist gut, wenn er es kauft, damit er die Kohle hat. Ab dafür. Und genau, Grüße ja. An den Chef und dann jetzt wieder Alex. Gut, ich habe noch so Halbneuheiten, die wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr rauskamen, aber für mich eigentlich Bands sind, die ich kenne, gut finde und jetzt neuere Sachen haben, und zwar einmal Autistic Youth. Die haben ein neues, in Anführungsstrichen, Album. Und das ist auch echt wieder gut. Hast du das davor gehört? Nee. Tralala. Das hat auch so ein hässliches Cover. Ja, mit so einem... So wie Plotter? Ja, mit so einem... Nee, so ein Gemälde war da so drauf. Rotz. Ja, es war Rotz. Und da habe ich so gedacht, ach scheiße, Autistic Youth ist gestorben, aber jetzt sind sie wieder zurück. Wie sagt man da im Musikbusiness? Back on track. Und... Nee, echt schön. Und da das Lied Couriers of Kings. Die Boten der Könige. Dann Kill the Messenger. Ja, die armen Schweine. Oder vielleicht doch. Oder die Hermesboten. Hm. Die gehen immer nur ins Erdgeschoss. Wo wohne ich? Im Erdgeschoss, ne? Müssen wir alle Pakete haben. Und danach kommt noch Arctic Flowers. Kennt man ja auch. Ja, stimmt. Mit dem letzten Lied der neueren Platte Viva oder sowas in der Art. Die Range Records, oder? Ich glaube. Ah, die haben es geschafft. Die haben es einfach geschafft. Die sind im Hardcore Olymp angekommen mit ihrem Post-Shoegaze. So. Ja, das sind die beiden Sachen. Autistic Youth, Couriers of Kings und Arctic Flowers im Passé. Was für eine Kehrtwende in dieser Sendung. Das hat mir gut gefallen. Ich kannte beide Songs nicht. Aber du kennst die Bands, oder? Ja, vom Namen her. Okay. Ja, nee, also da... Obwohl ich Arctic Flowers einen echt hässlichen Bandnamen finde. Fällt mir gar nicht. Keine Ahnung. Na gut, es ist jetzt hier in so einer fiesen Runenschrift auch noch gemacht. Aber singt eine Frau. Aber ey, bei deinem... was war das hier? Ja? Institute war auch so eine... Ganz so ein, merkwürdig. So ein SS-Runen-S. Ja, weil dabei. Die echt ganz schön ideenarm sind, die Leute da. Das ist radikal, ne? Goosebumps hatten für jedes S, also zweimal. So ein SS-Dings und dann halt das Album. Irgendwie, ich habe Angst vorm Doktor auf Englisch, da waren auch mehrere S drin. Bei mir hier wird das Cover, ich finde immer, oder manchmal ist über Cover so ein bisschen, Quatsch, weil. Ein bisschen okkult, da ja. Sieht man eine Hand. Ja, eine Hand mit so magischen Zeichen drauf, die blutet. Ja. Gezeichnet, also in Türkis auf schwarzem Untergrund. Das 80er Optik. 80er Optik, sagt die Sarah. Ja. Was heißt denn Weaver? Weaver heißt Weber. Der Weber. Ja? Wenn du einen Schal oder ein Bettdecker. Fruit of the Loom. Fruit of the Loom. Loom, da gab es ein Spiel, so ein Grafik-Adventure. Loom? Meinst du nicht Doom? Nee. Loom. Dick? The Dick? Loom? Nee, nicht The Dick, Loom meine ich. Ja? Das habe ich mal gespielt. Das war relativ langweilig. Ich war sehr, sehr alt vor und es gab. Ich muss noch. Dialoge. Ich muss noch 10 Jahre warten, bis das Kind nichts mehr mit mir zu tun haben will und dann habe ich vielleicht endlich wieder Zeit für Videospiele. Das will auch noch vorübergehen, nicht wieder. Und dann wieder Kohle. Und dann doch wieder. Kohle für den Führerschein. Scheiße, ey. Dann ist die Freundin schwanger. Stimmt, ey. Weil ich ihm es nicht erklärt habe, wie das geht, ne? Oder der Freund ist schwanger. Ich dachte, die haben so ein Video in der Schule, aber nein. Jetzt haben wir den Salat. Gut, Post-Teens. Achso, warte, ich mache einen Blog. Ich erzähle kurz was davon. Okay. Ist das jetzt der richtige Blog? Ja, ist richtig. Okay. Post-Teens habe ich jetzt entdeckt, finde ich sehr gut. Das ist so Garage von so alten Herren. Ja. Aus Gainesville, von Leute von Asshole Parade. Also eigentlich sind da so Grindcore und Power Violence Leute in der Band zusammen. Und es ist aber echt ganz netter garagiger Sound so. Check das selber aus. check dann, das. Dann ich baue dann Rouge von der neuen Platte. Ich weiß nicht, wie sie genau heißt jetzt. Die Platte wollen wir noch jedenfalls, nachgucken. Sie kam auf. Oh ja, die Sarah guckt nach. Kam raus hier bei Adagio 830. Der macht ja auch alles und jeden. Ach so, hast du hier nicht mit. Totem heißt es. Totem heißt es, danke Sarah. Totem heißt es einfach ganz neu. Ich finde es ziemlich gut, obwohl es ist eigentlich durchwachsen. Also es sind ein paar richtig geile Songs drauf und dann ein paar sehr zähe und langwierige Songs. Ich weiß nicht ganz warum, weil ich meine, das ist halt, ich glaube, das muss ich am Stück anhören, dann kommt es ziemlich gut, dann ist es so ein bisschen. Ein Gesamtkunstwerk. Ja, genau, dann passt das auch. Hört man noch Alben? Also, ich höre ja noch Alben, aber das sollte man als, also LPs zum Beispiel bieten sich ja an, dass man es am Stück hört. Ja. Und bei Seven Inches findest du nicht? Doch, Seven Inches hast recht. Da gehe ich, also da finde ich auch dieses Ding von, was war das, von Hort aus Berlin, dieses Label. Ja. Egal. Nicht Hardcore und nicht Hard Attack. Hard First Records, fand ich auch ganz gut, dass der nur 7 Inches macht, weil er meint, da muss man dabei bleiben und mitarbeiten. Das finde ich schon gut, also, da muss ich dann schon dem Medium hingeben. Ja, der ist eh so mega retro, oder was heißt retro, also halt so klassisch, nennen wir es mal klassisch. Das der hat halt so sein Ding da mitlaufen und ist ja ganz, aber recht sympathisch, finde ich, das ist halt ein Konzept. Also Warten Rouge, das ist der letzte Song von dem Album, recht kurz im Gegensatz zum Rest, aber auch wiederum ganz schön. Locker und flockig. Und dann habe ich mir noch. Na, wie heißt das Lied? Das muss jetzt sein, also, du französisch Fuchs. Das weiß Fuchs. Ich nicht. Du Anne, Anne? Ja, heißt das. Was heißt das? Anne heißt ja. Ja, heißt das. Dann heißt es aber. Ja. Ja, ja um Jahr oder was? Ja um Jahr. Du Anne in Anne? Das Jahr im Jahr? Oh, das ist kompliziert. Wir werden es nicht rausfinden. Und dann noch Ruined Families mit einem Song, der heißt Two New Parents von dem letzten Album. Ich glaube, das heißt Blank Language. Schiss oder Language. Und die habe ich. Ich war ja auf dem Flufffest dieses Jahr und da waren schon mal gute Bands dabei, so. Aber so richtig geil fand ich eigentlich nur zwei. Ja. Also einmal Ruined Families. Erste Band am Samstag. Der Hammer. Weiß ich nicht. Der Typ war halt mega kaputt. Die erste Band mittags um 1 oder? Gefallen. Ich glaube halb 3. Okay. Und Freitag auch die erste Band. War auch für mich die zweitgeilste Band. Das ist wie, wenn man nur Demos hört, wenn man nur die Bands gut findet, die als allererstes spielen. Weiß ich nicht, das war einfach geil so. Ja, der hat sich halt nicht draus gemacht, dass da nicht so viele Leute da waren, hat trotzdem übelstes Chaos angerichtet. Und also die andere Band, aus der Schweiz, haben wir schon mal gespielt, hier kommt man nicht drauf, mit D. Ich vergesse immer den Namen. Ach, die Schweiz so, mit D? Ja. Nein. So Schweiz? Hardcore auf, oder was? Auch auf Adagio rausgekommen. Nee, nicht Hardcore, eher so ein bisschen postig. Postrock. Ach, das fällt mir da bestimmt wieder ein. Das ist eine sehr, sehr gute Band. Ist ja Wurst. Also wir spielen jetzt hier Ruined Families. Nee, erst spielen wir also Post-Teens, dann Baton Rouge, dann Ruined Families. We'll be right back. seit sehr langer Zeit mal wieder ein T-Shirt gekauft. Ja, ich kaufe dauernd T-Shirts. Ich sollte mehr. Ich habe noch die gleichen Shirts in über 5 Jahren. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die auszusortieren, die dann immer gleich so stinken, wenn man die 3 Sekunden anhat. Kennst du das? Oh ja, habe ich genug. Schwarz meistens, ne? Ekelhaft. Ich habe ja keine schwarzen T-Shirts, aber ich finde bei den engen, also bei denen, die so richtig eng sind, die unterm Arm dann so lang gehen. Mir ist das mal aufgefallen bei schwarzen T-Shirts und ich habe das Gefühl, das ist der Farbstoff. Ach so. Der das so vorantreibt. Obwohl, es stimmt, ist bei mir auch eher bei farbigen. Ich hab's überall. Mein derzeitiges Schlafshirt ist richtig alt und stinkt richtig hart. Na gut, aber meinst du, weiße T-Shirts sind nicht gefärbt, nur weil aber sie weiß sind? Doch. Ja, geblichen, oder? Ich weiß nicht, wie. Nee, die sind alle. Eigentlich sind die so gelb, oder? Baumwolle ist so gelb. Ich glaube, so Baumwollstoff sieht anders aus. Wenn ja, dann eher so Richtung Beige, dreckiges Beige. So. Ja, so. Beige, na, wie die Judebeutel halt. Beige. Beige. Meine kleine Schwester hat mich mal vor Jahrzehnten ausgelacht, als ich Beige gesagt habe. Und das, was macht sie heute? Bei McDonald's arbeiten. Nee, so. Kinder erklären, wie beige ausgesprochen wird. Französischlehrerin geworden. Nee. Deutsch und Geschichte. Deutsch und Geschichte, ne? Das ist diese Propaganda. Ich kann dann beides verbieten. Nur noch Mathe. Nee, nur noch Wirtschaft und Recht. Nee, Chemie ist auch nicht und, gut. Und Sozialkunde. Religion. Nur Religion. Chemie, gell? Deutschland war ja wirklich mal eine führende Chemiemacht. Stimmt halt immer noch, oder? Naja, du weißt ja, wohin das geführt. Pass auf, und BASF ist nur 1/6 von dem, was IG Farben mal war. Ja, das ist hart. Das ist krass, oder? Die haben diesen mega sinnlos riesigen Konzern, haben die zerschlagen und dann kamen immer noch mega riesige Gigakonzerne raus. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden BASF aussprechen hören. Schwarzheide? Ich lese das immer noch. BASF? Was denkst du, wie das jetzt in Syrien, wie gab es wieder Giftgas eingesetzt? Sarin, ne? Wer weiß, wo die Scheiße her ist. Vor allem zum Jahrestag des letzten Jahres. Also ich kann dir das sagen, wo das herkam. Nee, kann ich nicht, aber aus irgendwelchen Chemtrail-Flugzeugen, Restbeständen, keine Ahnung. Ja, ist mir dann verworren, was ja irgendwann mal BASF hergestellt hat, damit liegt es jetzt da, aber oh, weiß ich ja nicht. Die sind alle abgefüllt mit Mikrochips. Ja, also das stinkt so. Was hast du jetzt noch? Die Code Ach Hangers. Ja, Code Hangers. Die Code Hanger. Genau, die habe ich entdeckt, weil die haben eine Split 7-Inch mit, das ist jetzt wieder so eine Band, wo so Träme, also hier Ü und Ä-Striche drüber sind, wo man aber nicht weiß, ob die Amis das auch so aussprechen. Also New Sensei oder so. Ah. New Sensei? Ja. New Sensei. Das ist eine Band auf Nixgut Records, oder? Was? New Sensei? Auf Nixgut? Genau. Besser Deutsch-Rap. Ja, aber die Codehangers machen gar nicht so ein Geschrei, sondern eher so Garage. Und The Love Triangle, die sind auf diesem... Oh! Asaf mag die ganz gern, ja. Ja, Static Shock Label. Hallo Asaf, du wirst es nicht hören, aber hallo. Da habe ich die entdeckt. Da wurden sie mir ins Gesicht geworfen. Und dann habe ich sie mir angehört und habe beim ersten Mal so gedacht, ach. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, oh, warte mal, das ist gut. Nee, das ist eigentlich auch gut. Und das ist auch gut. Und jetzt hatte ich Probleme, mich für ein Lied zu entscheiden. So, von Codehangers gibt es hier dieses eine Lied, das heißt Derek's Song, und von The Love Triangle, Swift Exit. Zeige ich ja die Pizza noch im Mund. Ja, ist ja noch jemand da. Ja, wir haben überlegt, das hat uns an Idle Hands erinnert. Deswegen fand ich es vielleicht auch gut. Ja. Kann gut sein, ne? Aber ich mag diesen nasalen Gesang nicht so gerne. Oh, perfekt. So, Ruhe, Lakai. Was hast du jetzt noch? Ich habe ja noch ein paar Sachen. Die eine Band, die jetzt vielleicht kommt, doch, machen wir mal. Doch. Die eine heißt Breakout. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Wir hatten alle Hardcore-Lieder gleich in der ersten ja, Hälfte. Ich glaube, Breakout ist nochmal so Hardcore. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf Katoka Works sind. Ich glaube nicht. Ich bin an die reingekommen, wie immer durchs Internet, aber ich habe das gelesen. Eines Tages lag es dann auf unserer Tür. Das hatte was mit Clue zu tun, aber ich glaube nicht, dass die auf Katoka sind. Da muss ich nochmal gucken. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist eigentlich ganz cooles Zeug, finde ich. So, ein kurzer Song und danach vom neuen Promo, ich weiß nicht, Tape oder EP oder was auch immer das ist, von Pillage oder Pillage, ich glaube es heißt Pillage. Plünderung heißt das. Dankeschön. Also die haben jetzt was Neues, wir haben schon was gespielt von denen, das war von der ersten EP, glaube ich, und jetzt halt die neue. Es singt der Schlagzeuger von Charles Bronson, Improvirum Valis. Ist ziemlich, es klingt ein bisschen sehr holprig. Dankeschön. Das würde ich jetzt einfach so mal zusammen spielen und dann noch was extra sagen. Noch extra? Das sind nochmal zwei Knüppelsongs, ich meine, das kann man nicht so alleine spielen. Genau. Ja, dann machen wir das so. Feuerfrei. Wir müssen das wieder öfter machen, ich bin voll raus. Ich habe überhaupt keine schnippeligen Kommentare zu gar nichts. Was hat denn hier der Geier? Das ist ein Torpedo? Achso, das Cover von Razorwire ist ein Vogel mit einem Torpedoarm. Oder ist das ein Bullenknüppel hier, so ein Gummischlagstock? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Ja. Gut, Breakout Razorwire. Right. Meine Herren, okay. Soll ich noch kurz mein letztes Lied machen und dann machst du deins oder umgedreht? Ja, wir spielen hier einfach hintereinander und ich erzähle dann halt danach. Okay, ich erzähle kurz was zu Choice Manor von der neuen Platte. Never Hangover Again heißt die. Genau. Da sind sehr viele gute Songs drauf, wie ich finde. Nicht alle saugeil, aber das ist schon sehr geil. Das ist das zweite, Falling in Love Again, oder das dritte, nee, das dritte Lied, glaube ich, heißt ist das. Gefällt mir sehr gut. Und da Alex hat noch was anderes. Ich habe Casanovas schwule Seite, das ist eine... Der Mann mit dem goldenen Knie. Hast du es noch nicht gehört? Ich habe es noch nicht gehört, ich habe ein bisschen Schiss davor. Oh, nein, ich meine, ich mag die übelst gern, aber ich hatte Angst, mir das neu anzuhören von denen. Nee, ich wollte erst danach was sagen. Achso. Wir reden danach drüber. Ja, bitte. Habe ich jetzt vergessen. Das ist wichtig. Das ist bei Casanovas Schwule Seite extrem wichtig, dieser letzte. Ja, das war bei dem Song das Einzige, was mich an die Band erinnert hat. Der Rest ist, wie du sagst. Das ist ja auch, die Single kam, glaube ich, 2013 raus. Also 11 Jahre nach dem legendären Album, was ich damals noch auf Napster gezogen habe. Und ja. Also ich muss sagen, es ist für mich ein grandioses Meisterwerk. Also okay. Wirklich, also diese ganze Single ist komplett geil. Da gibt es auch dieses Aufzählerlied hier, Krieg in Tralala. Das mag ich nicht so. Richtig gut. Noch trotzdem, zwei. Das klingt wie Chefdenker. Casanova Schwule Seite ist in meinen Augen auch der Mülleimer von Chefdenker, aber genau deswegen ist es auch so gut. Also es ist, ich finde es clever. Also es ist halt irgendwie ist es clever. Aber auch echt. Und nicht clever Kunst, sondern nur clever. Übrigens, ich habe jetzt hier einen Werbeblock, fällt mir gerade ein. Willst du noch was zu Casanova sagen? Ich würde hier gerne noch mehr abfeiern, aber mir fehlen die Worte. Also es ist großartig. Der Sänger, der spielt ja auch bei Knorrfabrik mit, war. Auch. Ja, und die spielen bald nur eins von zwei oder drei Konzerten dieses Jahr übrigens. Auf der Waldbühne, glaube ich, in Schwarzenberg am 13. September. Wo liegt Schwarzenberg? Im Erzgebirge ist das. Es ist mein Verein, der das macht. Ah. Ich mache einen Bierstand tagsüber. Habe ich nochmal Glück gehabt. Und ich teile die Nadeln aus. Und Knopfbring kommt extra mit einem PKW angefahren, um das dort mit Musik zu bescheiden. Finde ich ziemlich cool. Ja. Ich denke, das wird ordentlich Leute anziehen. Übrigens kostet das noch 5 Euro und es sind noch viele andere Bands dabei. 5 Euro ist echt billig. Ich glaube sogar, es sollte aus Berlin kommen, nur wegen Knopfabrik. Weil sie denken, geil, 5 Euro, da bezahle ich auch 15 Euro Sprit. Also pro Person irgendwie. Jeder fährt einzeln aus Berlin an. Das wollte ich nochmal sagen. Das wird vielleicht jetzt nicht so viele Leute interessieren, aber ich finde es halt geil, ja. Und dann, doch, wir machen den Flyer. Gibt es einen Flyer? Oder ja, es gibt einen Flyer, den können wir verlinken. Sehr gut. Und dann ist Hechtfest in Dresden. Wird auch immer beschissener, aber es gibt eine Passion des Widerstands, fast. Und zwar das Bobbycar-Rennen am Sonntagmorgen um 11. Und der falsche Hase. Da sind Freitag, Samstag und Sonntag Bands von Mama Leone und Freunde, glaube ich, da. Und die machen das. Und Dan ist ganz aufgeregt, dass er das organisiert irgendwie. Und also kommt vorbei, es sind coole Bands dabei. Wie? Warte, welche Bands spielen damit, Sarah? Auf jeden Fall Dieter, Luna Farmers und Tourette Boys, Zinnhäuser, Pan. Oh Gott. Vögel, die Erde fressen. Pan finde ich extrem beschissen, aber Vögel, keine die Erde fressen. Ich zähle nur auf, was ich mir gemerkt habe. Aber das sind ja jetzt schon 8 Bands gewesen. Das sind sehr viele Bands. Die spielen alle im Hasen? 3 bis 4, ja. Mhm. Ach, pro Tag, also ja. Okay. Das wird richtig geil. Aber halt draußen, oder? Die spielen ja nicht drin, oder? Im Hof. Da. Ja, die spielen da. Das wird, denke ich, schon ganz lustig. Ihr seid da auch nicht so richtig in dem Programmheft oder so, gell? Ihr macht da einfach nur so Undercover mit. Das Fest im Fest sind wir. Ah, ja. Das Hechtfest wird mich auch organisiert mit Leute von. Das ist einfach nur, um laut machen zu können. Ja, okay. Richtig harte Wichser sind da am Steuer. Wirklich? Das ist richtig schlimm. Hast du Insider-Informationen? Das hat sich jetzt nicht. Ja, aber nicht im Hof, im Hasenhof ist es. Na, das ist ja okay, aber ich meine, was man sonst so hört von denen. Ja, keine Ahnung, wir bewegen uns ja nie. Freudig. Raus. Halt Kohle machen und so ohne Ende. Ey, und obwohl man sagt, das ist halt ein geiles. Hier so. Viertelfest. Ja, so. Alternative Stadtfest. Genau, so ja, Quatsch halt. Steht das da? Nee, oder? Das ist halt BAN 2.0. Genau, das ist halt auch einfach. Überall noch Bratwurstfett und irgendwelche Leute, die Trommeln schlagen. Zum Kotzen. Ja, na klar. Ey, und dann? Noch irgendwas? Wann war das jetzt nun? Nächste Woche. Das ist irgendwann. Nicht nur Hechtfest, das ist auch noch Geburtstag. Nee, Geburtstag ist ja am gleichen Wochenende. Naja, soll ja. Naja, dann. Der falsche Hase wird 3. Ist schon 3. Oh Gott. Dann wird er dann 4 oder was? Vorbei. Nee, oder was? Was? Wird er dann 4 oder was? Ja, ist im 4. Lebensjahr. Er begeht das 4. Lebensjahr, ja. Vielleicht auch sie. Und mir fällt nur werbungsmäßig jetzt gar nicht ein. Vielleicht noch. Was hier von den Jungs hier? Dean hat ein Konzert ausgeschlagen mit einer Band, die Audacity heißt, die der Georg macht und der Groove Station. Habt ihr davon? Audacity oder was? Nee, weil das. Findest du es gut? Nee, ich wollte, mir ist noch was eingefallen. Ach, das ist das eine? Ja, dann sag dazu Werbung, weil eigentlich will ich dafür gar nicht Werbung. Am Dienstag in der Scheune, The OCs. Wird richtig gut. Am Dienstag in der Scheune, The OCs. Okay. Also, wer 20 Euro übrig hat, kann da mal hingehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. Ich könnte es nachholen. Ist aber an sich eine echt okay Band, ja. Stimmt. Kann man schon mal machen. Das geht so, das ist so ein bisschen wie Siamese Twins eigentlich, würde ich mal sagen. Nicht ganz so shoegazig. Ja, ein bisschen mehr Psyche. Psyche ist das jetzt so. Psyche. Ja, ansonsten, es gibt bestimmt noch Konzerte von hier, Cool Vacation, die mir jetzt die meine ich einfallen. Ja. Die machen jetzt mehrere Sachen. Die machen es lohnt sich, die auf Facebook nachzuschlagen. Nee, woanders, nicht auf Facebook. Die haben auch eine Facebook-Seite. Ach, erbärmlich. Gut. Ja, ja, ey, andere haben keine Facebook-Seite, so wie für das, wie diese, das ist keine Gruppe, aber es war, die haben ein Konzert organisiert. Gestern. Und wie viele Leute waren da? 10. Weil sie keine Werbung gemacht haben, weil sie doof sind, weil sie denken, oh geil, wir machen nicht Facebook. Ja, aber die gehen auch nicht mehr plakatieren. Ne, das ist, dann ist es sinnlos. Aber wenn du, ich meine, wenn du auf Facebook Werbung machst, können auch nur 10 Leute kommen. Natürlich, aber man kann halt mal, ey, wirklich, ohne Mist, da wurde gestern angefangen, Werbung zu machen. Also wenn ihr nur, auf Facebook Werbung macht, müsst ihr euch nicht wundern, dass einer weniger kommt. Ja, das ist eine steile These, aber man muss halt eher anfangen, das hat mich noch ein bisschen, das ärgert mich halt nur, so langsam verstehe ich es ja auch, diese Wut da. Ich meine, dann hast du dann in der Band, kannst du dann halt irgendwie nur 10 Euro geben, weißt du, und das ist halt echt traurig eigentlich. Das lohnt sich, das ist halt nicht cool, das ist nicht cool für die Band. Ja. Das ist das Ding. Aber so wurde es schon immer gemacht und deswegen muss es immer so weitergehen. Nein. Das ist ein bisschen schade gewesen eigentlich, aber gut. Ich denke, dass die machen halt auch gute Sachen. Das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum da Leute hingehen und nicht, weil die jetzt da Werbung machen als woanders, oder? Ja. Außerdem ist Cool Vacations eine Gruppe, die hardcore-mäßig plakatieren geht. Immer. Ja, gehen sie. Und das muss man denen auch hoch einrechnen. Ja, nee, also unter anderem, also wie gesagt, die einfach da so viel machen, dass sie gute Sachen machen. Ich finde es cool, richtig machen. Dresden, das geht so nicht. Ich habe das, glaube ich, ja. Das auch nicht. Die gucken trotzdem auf Facebook. Wenn ich dann mal wieder da bin, habe ich auch Bock da, nicht mit einzusteigen, aber halt, keine Ahnung, ich habe überlegt, zu helfen oder dort, halt, ja. Keine Ahnung, sich da irgendwie reinzuzecken. Oder eigentlich Besseres machen. Wir machen eine eigene Gruppe. Better Location. Better Vacations. Better Look. Better Look. Cool Looks and... So, da sind wir fertig heute. Ja, schöne Musiksendung. Wir hatten eh nichts zu sagen. Und zum Abschluss gibt's noch ein Wunschlied der Wikipedia Off-Stimme von der Band EA80 Häuser. Bis zum nächsten Mal. Sagt ihr Tschüss? Tschüss. Bis 2015. Ja. Miteinander voll.